knallen durch die Gassen, Zähne fliegen auf die Straße, Blut fließt durch den Untergrund, Räucherland zu Geisterstumpf. Treiben, zersplittern am Boden, Steine fliegen im hohen Bogen, der Finger am Abzug ist bereit, Schweizer Land bei Dunkelheit. Ein einzig Volk von Brüdern, so hieß einst unser Schwur, 100 Jahre später herrscht hier Multikultur. Doch lebten hier nur Brüder, und wär das Volk noch frei, könnten wir nach Tanz im Haus und dennoch sicher sein. Multikultur als Werkzeug, um unseren Geist zu schwächen. Doch die Schweizer Jugend wird es euch versprechen, dass sie aufsteht, kämpft und rebelliert und es nicht zulässt, dass Helvetia verliert. Frauen hört man bettelt schreien, kleine Kinder leise weinen, entsendet und dann umgebracht, ich weiß dann doch Mitternacht. Ein einzig Volk von Brüdern, so hieß einst unser Schwur, 100 Jahre später herrscht hier Multikultur. Doch lebten hier nur Brüder, und wär das Volk noch frei, könnten wir nach draußen haus und dennoch sicher sein. Ein einzig Volk von Brüdern, ein einzig Volk von Brüdern. Ein einzig Volk von Brüdern, ein einzig Volk von Brüdern.